Kriminalgeschichten, Teil Nummer 7. Einige Beispiele sonderbar entdeckter Meuchelmorde. Nach Fielding. Heinrich Fielding, der unsterbliche Verfasser des Tom Jones, bekleidete bekanntermaßen in den letzten Jahren seines Lebens das Amt eines Friedensrichters in der Grafschaft Middlesex. Mehreren Bemerkungen nach war die Zahl der Mordtaten in England nie so hoch gestiegen wie eben damals. Fielding suchte, und wohl mit Recht, den Grund davon in der Verachtung religiöser Begriffe. Und um diesem Laster auch als Schriftsteller entgegenzuarbeiten, gab er, vom Bischof zu Worcester ermuntert, ein Büchelchen unter dem Titel heraus »Beispiele von Einwirkung göttlicher Vorsicht in Entdeckung und Bestrafung des Mordes«. Schon dieser bloße Titel zeigt hinlänglich Plan und Inhalt des Werkleins selbst an. Es enthält 33 Fälle, wo Meuchelmorde durch sonderbare Umstände ans Tageslicht kamen. Dass nun allemal eine unmittelbare göttliche Vorsicht eingewirkt haben müsse, kann man nicht sagen. Denn oft liegt der Grund der Entdeckung in einer Unvorsichtigkeit des Täters oder in anderen sehr natürlichen Eigenschaften des menschlichen Herzens. Schon seltener in Zufällen, deren seltenes Zusammenpassen allerdings Verwunderung erregt. Und am allerseltensten in wahren Wundern, die vielleicht ganz wegbleiben könnten. Überdies trägt das Ganze unverkennbare Spuren, dass es nur für eine gemischte Klasse des Volks und mit einiger Flüchtigkeit niedergeschrieben worden sei. Doch wie es meistenteils der Fall bei denjenigen Schriften ist, die ein vortrefflicher Schriftsteller flüchtig hinwirft, so dünkt mich, muss man auch diese Sammlung von Kriminalanekdoten betrachten. Anmerkungen konnte ich einige Mal, zumal bei italienischer und französischer Justiz, nur mit Mühe und zwei- oder dreimal auch trotz solcher nicht ganz zurückhalten. Mordbesteller und Mörder des Banditen. Signor Albemane, ein vornehmer junger Mailänder, verliebte sich in eine gleichfalls junge Dame, Clara mit Namen. Warb um sie, erhielt die Einwilligung ihrer Eltern, konnte aber ihre eigene nicht erhalten. Denn sie hatte schon Wort und Herz an einen gewissen Graf Barentano verschenkt. Albemane wusste dieses, aber, durchglüht vom Wunsch ihres Besitzes, beschloss er, ihren begünstigten Nebenbuhler umbringen zu lassen, dingte hierzu zwei der entschlossensten Banditen, jeden mit 100 Dukaten, und war vorsichtig genug, am Tage der Tat einige Meilen weit von Mailand zu verreisen, so dass er wirklich bei diesem Morde ganz verdachtlos blieb. Nachdem Clara einige Monate lang dem Andenken ihres Barentano manche bittere Träne gewidmet hatte, milderte sich endlich ihr Schmerz, und sie reichte dem Albemanen wirklich ihre Hand. Er sah sich im vollsten Genuss seines so heiß gewünschten, durch Frevel erkauften Glücks. Doch eben dieser Genuss kühlte, wie gewöhnlich, die Leidenschaft selbst ab. Der junge Schwärmer ward der Liebkosungen seiner nun im Ernst für ihn zärtlich gesinnten Gemahlin bald satt und begann andern schwelgerischen Lüsten nachzuhängen. Inzwischen hatte Pedro, einer von jenen Banditen, den Sündenlohn der 100 Dukaten längst wieder verprasst und war bei Gelegenheit eines Straßenraubs der Obrigkeit in die Hände gefallen. Aus seinem Gefängnis schrieb er Albemanen, bat um Rettung und drohte zugleich, ihn als Mordbesteller anzugeben, wofern er ihn nicht jetzt von dem schon zugesprochenen Strange befreie. Albemane beantwortete diesen Brief sehr herablassend, versprach dem Gefangenen seine Hülfe und ließ ihm des andern Tags durch seinen Kammerdiener melden, Die Begnadigung sei schon unterzeichnet. Doch diese Freundlichkeit und diese Botschaft waren nur eine Kriegslist, um Petrus Mund so lange zu schließen, bis er das Gift getrunken habe, welches der Kammerdiener in einer Flasche Wein ihm zustecken sollte. Des Morgens, als die Hinrichtung vor sich gehen sollte, fand man den Verbrecher tot auf der Streu. Alle glaubten, er habe sich selbst vergiftet, um einem schmählichen Tod vorzubeugen. Auf Albemanen riet wieder niemand. Kaum ein paar Tage darauf erhielt er auch vom zweiten Banditen, Leonardo, der sich zu Pavia befand, einen Brief mit der Bitte, ihm eine Summe von 50 Dukaten, womit er sich aus großer Verlegenheit zu ziehen gedenke, zu verehren oder wenigstens vorzustrecken. Albemane nahm auf dieses Begehren keine Rücksicht. Leonardo schrieb daher abermals und drohte sogar, jenen Mord des Barentano anzugeben, wenn er die begehrte Summe nicht so bald als möglich erhalte. Denn es gelte ihm, so waren seine Worte, in dieser Bedrängnis gleichviel, am Galgen oder Hungers zu sterben. Dieser zweite Brief kam in Albemanens Abwesenheit, ward von dessen Kammerdiener in Empfang genommen und auf seines Herrn Tisch gelegt, damit er gleich bei der Ankunft ihn finde. Da aber Albemane nach damaliger Sitte vornehmer Personen auch einen Narren in seinen Diensten hatte, so traf sich's, dass dieser Narr den Brief früher erblickte, ihn nahm, damit im Hof ging und ausrief, »Soeben hab er ein Schreiben vom lieben Gott erhalten.« Die Frau vom Hause hörte dies, nahm dem Narren das noch versiegelte Papier ab, und da sie sah, dass die Aufschrift an ihren Gemahl gerichtet sei, steckte sie solches in die Tasche, um es bei seiner Heimkehr ihm selbst einzuhändigen. Doch äußerst unwillig gebärdete sich der Narr dabei, unaufhörlich schrie er, »Dieser Brief komme gerade vom Himmel her und sei an ihn selbst, nicht an seinen Herrn gerichtet.« Das Sonderbare in diesen Worten, die Hartnäckigkeit des Narren und sein öfteres Wiederholen des Ausrufs, fiel endlich seiner Gebieterin auf. Eine weibliche Neugier wandelte Klaren an. Sie erbrach jenes Schreiben und las in ihm das schreckliche Geheimnis, dass ihr Gemahl ein Mörder ihres Geliebten sei. Ganz versteinert wußte sie eine lange Weile selbst nicht, welche Wahl sie zu treffen habe, ob sie den Meuchelmord ihres Geliebten verschweigen oder die Anklägerin ihres Gatten werden solle. Doch da die Mitwissenschaft um eine solche Freveltat ihr die Seelenruh auf immer zu rauben drohte, und da ihr in jenen Worten des Stocknarren ein höherer Wink zu liegen schien, so glaubte sie endlich durch ihr Gewissen verbunden zu sein, diesen Brief der Obrigkeit, nebst der Anzeige, wie sie dazu gekommen sei, auszuhändigen. Dies geschah. Albemane ward sofort verhaftet. Leonardo von Pavia herbeigeholt. Der Letztere, als man seinen Brief ihm vorlegte, stutzte, erblaßte, bekannte sofort alles. Albemane wollte leugnen, aber jene Aussage und die gedrohte Folter zwangen ihn bald zum Geständnis. Er war nichtswürdig genug, nun auch den Kammerdiener anzugeben, dessen er sich zu Petrus Vergiftung bedient hatte. Und als sie alle drei zum Tode verurteilt wurden, stieß er noch mit seinem letzten Odem Flüche gegen seine Gattin, seinen Narren und Leonarden aus. Räuber und Mörder, entdeckt durch Zufall in einer Gesellschaft. In Frankreich hatte ein Mann von Stande verschiedene Offiziere von der Besatzung zum Mittagsmahle geladen. Unter ihnen war auch der Vater desjenigen jungen, glaubwürdigen Mannes, der Fieldingen diese und nachstehende Geschichte erzählte. Schon eine Weile war die Gesellschaft beisammen, Doch indem man sich eben zur Tafel setzen wollte, hob einer dieser Offiziere von ungefähr die Augen auf, erschrak und rief: »Gott im Himmel, ich bin verloren! Schafft sie weg, weg von mir! Ich kann ihren Anblick nicht aushalten!« Mit diesen Worten warf er seinen Stuhl um und fiel selbst zur Erde. Ein allgemeines Getümmel erhob sich, man brachte ihn wieder auf seinen Sessel, man kam ihm so schnell und so gut als immer möglich zu Hilfe. Aber indem er noch einmal sein Gesicht gegen die vorige Seite des Zimmers richtete, rief er wiederum: »Ha, immer noch da! Fort aus meinen Augen, oder ich will lieber alles gestehen, will mich der Strafe unterwerfen, die ich verdient habe.« Man glaubte, er spräch in einer Fieberhitze. Der Herr vom Hause ließ ihn auf ein Bett im andern Zimmer bringen und schickte nach einem Wundarzt, der ihm die Ader schlagen sollte. Sehr natürlich war durch diesen Vorfall die ganze Tafel etwas gestört worden, und man sprach auch nach des Offiziers Entfernung über die mutmaßliche Ursache seiner Krankheit. Eine Person in der Gesellschaft hatte bemerkt, dass die Anfälle des Kranken gestiegen wären, so oft er ein gewisses Porträt an der Wand des Zimmers betrachtet habe. Und sie fragte daher, wen dieses Bildnis vorstelle. Man antwortete ihr, es sei das Bildnis einer Dame, die vor ungefähr 2 Jahren einige Meilen von hier auf ihrem Landsitz von Meuchelmördern überfallen, geplündert und getötet worden wäre. Der Rest ihres Hausgeräts sei in eine öffentliche Versteigerung gekommen, und da dieses Bild von der Hand eines geschickten Künstlers stamme, habe man es gekauft und aufgehängt. Der Hausherr aber fragte die Offiziers nun gegenseitig, wer eigentlich dieser krank gewordene Herr sei. Denn bloß weil er zu ihrem Regimente gehöre, habe er aus Achtung für die übrigen ihn geladen, ohne ihn jemals vorher zu kennen. Alle erwiderten, dass auch sie nicht eigentlich wüssten, wer und woher er sei, denn erst seit kurzem habe er sich bei ihrem Regiment eingekauft, ohne sonst eine Empfehlung für sich oder einen Tadel gegen sich zu haben. Während dieses Gesprächs kam der Wundarzt an, um dem Kranken zur Ader zu lassen. Einige von der Gesellschaft begleiteten ihn zum Bette desselben. Er war wieder bei völliger Besinnung. Aber in seinen Blicken war doch immer noch eine gewisse Ängstlichkeit zu spüren. Als man ihn um die Ursache fragte, war seine ganze Antwort, dass er schon mehrmals dergleichen Anfälle gehabt, und so oft der Chirurgus sich ihm nahte, stieg seine Verlegenheit sichtlich. Alle diese Umstände fielen dem Herrn vom Hause auf. Er winkte dem Wundarzt, führt ihn ins Nebenzimmer und fragte ihn, ob er vielleicht diesen Herrn kenne. Der Wundarzt erwiderte, er glaube nein, weil er ihn in Offiziersuniform finde. Denn sonst habe er allerdings einmal einen Landstreicher gekannt, der diesem Fremden sehr geähnelt habe. Der Hausherr bat ihn, doch wieder zum Kranken zu gehen und ihn geradezu unterm Namen jenes Landstreichers anzureden. Man könne ja sehen, was es für eine Wirkung mache. Im Fall eines Irrtums werde man mit einer kleinen Bitte um Verzeihung leicht durchkommen. Auch stehe er für die Folgen. Der Wundarzt war willig hierzu, ging hinein, nahm den Offizier bei der Hand und sagte in einem zuversichtlichen Tone, »Aber Bernhard, wie befindest du dich denn eigentlich? Wahrlich, in dem Aufzuge hätte ich dich doch nicht wiederzutreffen verhofft.« Bei diesen Worten erblaßte jener von Neuem. »Ich seh's«, rief er, »ich bin verraten. Ja, ja, ich will alles bekennen.« Die Gesellschaft ward nun herbeigerufen. Er gestand laut, dass er derjenige sei, den der Wundarzt in ihm erkannt habe. Ein Landstreicher, ein Räuber, ein Mörder sogar. Durch Beihilfe eines treulosen Bedienten habe er sich vor 2 Jahren ins Haus derjenigen Dame, deren Bildnis ihn an der Tafel so erschreckt, heimlich eingeschlichen, habe sie mit jenem Bösewicht erst beraubt und dann ermordet, habe dann ebenso rasch seinen Spießgesellen auch umgebracht und den Leichnam desselben im Keller verscharrt, damit man glauben solle, dieser habe die Tat getan, und dann die Flucht ergriffen. Im Schreibeschrank dieser Dame wären unter anderem 500 Louisdor befindlich gewesen, mit ihnen hab er sich eine Stelle in der Armee gekauft. Die Juwelen hingegen und das Silberzeug, das er damals erbeutet, hab er, aus Furcht verraten zu werden, bisher noch in der Erde vergraben. Er gab den Ort an, wo dieses geschehen sein sollte. Man schickte sofort Leute dorthin und fand alles noch unversehrt. Auch die Gebeine des ermordeten Bedienten wurden angetroffen und ausgegraben. Der Verbrecher aber ward nunmehr ins Gefängnis gebracht, genauer verhört und, als seine Strafwürdigkeit auch nicht dem geringsten Zweifel mehr unterlag, zum Rade verdammt. Meuchelmörder, entdeckt nach 8 Jahren. In einer Stadt des nördlichen Frankreichs fand man eines Morgens einen jungen Mann vom Stande in seinem eigenen Zimmer aufs Grausamste ermordet. Die Obrigkeit des Orts stellte zur Entdeckung des Mörders die sorgfältigsten Nachsuchungen an. Alles vergebens. Eine geraume Zeit verlief, niemand gedachte mehr an den Ermordeten. Doch 7 Jahre nach dieser Freveltat durchlief auf einmal die ganze Stadt ein Gerücht. Herr von S., ein angeblicher Busenfreund des Ermordeten, habe diese Schandtat begangen. Den ganzen Tag sprach man überall und als sei es ausgemacht davon. Woher die Erzählung komme, wusste niemand. Aber viele wunderten sich sogar, dass die verdächtige Person noch nicht verhaftet werde. Wirklich hatten die Gerichte auch davon gehört, doch einen Mann von Stande und unbescholtenem Rufe auf eine so schwankende, unbegrenzte Rede einziehen zu lassen, trugen sie, wie billig, Bedenken. Und am andern Morgen dachte schon wieder kein Mensch daran. Des andern Jahrs am eben demselben Tage erneut sich plötzlich die Sage wieder und verstärkt sich noch mit dem Zusatze, Herr von S. sei bereits verhaftet, habe vor Gericht alles gestanden und einen Ort in seinem Garten angezeigt, wo man den Hirschfänger, mit welchem er das Herz seines Freundes durchstoßen und einige Kleidungsstücke vom Blut des Erschlagenen befleckt, vergraben finden werde. Der Pöbel umringt sofort scharenweis das Haus des angeblichen Täters und verlangt, in den Garten hineingelassen zu werden. Erschrocken über dieses Getümmel fährt Herr von S. mit dem Kopfe zum Fenster hinaus. Man lärmt, man schimpft, man wirft mit Steinen nach ihm. Er glaubte im Ernst, als derjenige, der er wirklich war, entdeckt worden zu sein, eilt durch eine Hintertreppe hinab, sattelt selbst sein bestes Pferd und sprengt damit in schnellstem Galopp der nicht allzu weit entfernten französischen Grenze zu. Die Stadtgerichte, die am besten wussten, dass an keine Verhaftung gedacht worden und dass mithin auch jenes Geständnis eine Fabel sei, schickten indes einige Stadtsoldaten ab mit dem Befehl, den Pöbel zu zerstreuen und Haus und Person des Herrn von S. vor aller Tätlichkeit zu sichern. Als sie aber gleich darauf vernahmen, dass S. bereits mit aller möglichen Eil die Flucht ergriffen habe, da stutzten sie selbst über das Sonderbare dieses Zufalls. Der Urheber des ganzen Gerüchts ließ sich durchaus nicht ausfindig machen. Eine höhere Kraft schien hier im Spiele zu sein, um den Urheber jenes grausamen Meuchelmords ans Licht zu bringen. Man ließ aufs Geratewohl im Garten nachgraben, und siehe da, alles traf buchstäblich mit der allgemeinen Sage überein. Ja, um das Sonderbare noch sonderbarer zu machen, das Blut auf den Kleidern schien diese 8 Jahre hindurch noch ganz frisch geblieben zu sein. Jetzt schickte man sofort Häscher nach, den Entflohenen zu verfolgen. Ansehnlich genug war der Vorsprung, den er hätte gewinnen können. Doch kaum 2 Meilen von der Stadt erhaschte man ihn bereits. Sein Pferd war mit ihm gestürzt, er selbst hatte sich eine Hüfte ausgefallen. Man brachte ihn zurück. Er gestand sofort alles und ward dafür, wie natürlich, im Verfolg öffentlich hingerichtet. Christine Vituri, Meuchelmörderin. Signor Toniari Vituri, ein mailändischer Edelmann zu Pavia, hatte eine einzige Tochter, Christine mit Namen. Ein Mädchen von so unvergleichlicher Schönheit, dass sie die Augen aller jungen Männer in ihrer Vaterstadt auf sich zog. Vor vielen anderen bewarb sich Signor Gasperino um ihre Gunst. Geburt, Vermögen, Gestalt und Herz empfahlen ihn kräftig genug. Und eben konnte er sich mit der gegründetsten Hoffnung ihres baldigen Jaworts schmeicheln, als er den unglücklichen Einfall hatte, auch seines vertrautesten Freund Pisani in diesem Hause aufzuführen. Pisani war allerdings noch wohlgewachsener und reizender als Gasperino. Christine sah und sprach ihn kaum, so fühlte sie Liebe gegen ihn. Durch Blicke, Worte und bald drauf durch ein zärtliches Briefchen gestand sie ihm ihre Empfindung. Pisani ließ solche nicht unerwidert. Ohne Bedenken opferte er seinen Freund einer solchen Geliebten auf. In wenigen Tagen vernahm ganz Pavia mit Verwunderung, dass Christine seine Gattin geworden sei. Gasperinens gerechter Unwille lässt sich leichter denken als beschreiben. Ein Brief voll bitterer Vorwürfe wegen gebrochener Freundschaft schloss sich mit Pisanis Herausforderung. Sie schlugen sich. Pisani ward erstochen, Gasperino floh. Doch da er bei diesem ganzen Handel als ein Mann von Ehre sich betragen hatte, erhielt er bald gerichtliche Verzeihung und erschien wieder zu Pavia. Unwiderstehlich ist die Gewalt der Liebe. Gasperino, von Christinen so unwürdig verraten, sah kaum diese gefährliche Schönheit wieder, so entbrannt er von Neuem gegen dieselbe. Alle Schuld trug in seinen Gedanken Pisani. Dieser hatte verführt, Christine bloß gefehlt. Er begann daher abermals, ihr seine Aufwartung zu machen. Sie betrachtete ihn mit dem lebhaftesten Gefühl von Hass und Rachbegier. Doch um die Letztere zu befriedigen, verbarg sie schlau genug den Erstern. Unterm Vorwand, dass sie den Mörder ihres Gemahls nicht öffentlich begünstigen dürfe, versprach sie ihm, in einem Garten, der dicht an ein Nonnenkloster stieß, eine heimliche, nächtliche Zusammenkunft. Der freudetrunkene Gasperino unterließ nicht, sich einzufinden. Auch Christine kam doch, von 2 Banditen begleitet. Auf ein gegebenes Zeichen stürzten beide sich über den Unglücklichen her. Vergebens wehrte er sich wie ein Löwe. Von vielfachen Wunden durchbohrt, sank er endlich zu Boden. Da er sterbend noch einige laute, tiefgeholte Seufzer ausstieß, stopfte Christine aus Furcht, man könne dies in der Nachbarschaft hören, ihr eigenes weißes Schnupftuch ihm in Mund. Dann schleifte man seinen Leichnam in die andere Ecke des Gartens und warf ihn in einen Brunnen. Wirklich hatten die Nonnen im Kloster ein Degengeklirre gehört und schickten des andern Morgens nach dem bewussten Ort. Man fand allda eine Menge vergossenen Blutes. Alle Wundärzte der Stadt wurden davon benachrichtigt. Da Gasperino allerdings beide Banditen, bevor er gesunken, verwundet hatte, da sie zu einem Wundarzt, um sich zu verbinden zu lassen, schickten, und da man gleich drauf den Gasperino vermißte, so wurden sie jetzt als seine Mörder beargwohnt und verhaftet. Sie leugneten, gaben vor, sich untereinander selbst geschlagen zu haben, kamen zwar beide auf die Folter, aber überstanden sie auch, ohne eine Silbe zu bekennen. Christine, von diesem allen benachrichtigt, glaubte schon außer Gefahr zu sein. Da indes Gasperino nirgends sich blicken ließ, so bezeigte die Obrigkeit viel Sorgfalt seinetwegen, und durch langes Nachsuchen fand man endlich seinen Leichnam in jenem Brunnen. Gleichwohl blieben seine Mörder immer noch unentdeckt, denn die zwei Banditen beharrten fest auf ihren Leugnen. Erst nach abermaliger, genauer Besichtigung fand man im Munde des Entseelten ein Schnupftuch und in einem Zipfel desselben Christinens Namen. Mehr brauchte es nicht, um solche zu verhaften und auf die Folter zu spannen. Sie gestand sofort ihr Verbrechen, gab ihre beiden Mitgenossen an und alle dreie wurden gehängt. Die Körper der zwei Banditen warf man nachher in den Po, der Leichnam der grausamen Christine aber, die zum Morde noch die schwärzeste Verräterei gefügt hatte, ward verbrannt und ihre Asche in die Luft verstreut. Grausamer Gatte, unnatürlicher Vater, überdachter Mörder und schändlicher Heuchler. Im Dorfe Spreazzo, 15 Meilen von Brescia, im Gebiet der Republik Venedig gelegen, lebte auf einem kleinen Grundstück ein Landmann, Alibius mit Namen, viele Jahre hindurch mit seinem Weibe Menille in friedlichster Eintracht. Eine Tochter, Amalia genannt, war die einzige Frucht ihrer Ehe. Erst als Alibius selbst schon allmählich zu altern begann, ward er seiner, freilich auch nicht mehr reizenden, Frau überdrüssig. Häusliche Zwistigkeiten, immer von ihm zuerst veranlasst, schlichen sich ein. Endlich verließ er Weib und Kind ganz und ging nach Brescia, um dort ein Unterkommen zu suchen. Er fand Eintritt im Hause eines Mannes von Stande. Und weil er sich im Dienste desselben einige Jahre hindurch mit vielem Eifer betrug, verhalf ihm sein Gebieter endlich zur Belohnung seiner Treue beim Magistrat dieser Stadt zu dem kleinen Posten eines Kanzleidieners. Auch hier fuhr er fort, sich als ein Mann von Rechtschaffenheit zu betragen, erwarb sich das Zutrauen aller Nachbarn und Bekannten und würde wahrscheinlich bis an seinen Tod im besten Rufe verblieben sein, hätte nicht diejenige Leidenschaft, die schon manchen braven Mann zum Schelmen und nur selten diesen letztern zum redlichen Mann umformte, hätte Liebe nicht ihm einen schlimmen Possen gespielt. Alibius hatte schon seit einiger Zeit Bekanntschaft mit einer jungen, schönen, bemittelten Witwe gemacht. Sie gefiel ihm ausnehmend, und trotz des merklichen Unterschiedes ihrer Jahre hat er auch ihr zu gefallen gewußt. Sie zu heiraten, es koste auch, was es wolle, war sein fester Entschluß. Und da seine noch lebende Frau das Haupthindernis bei diesem Vorsatz ausmachte, so suchte er sich derselben auf alle nur mögliche Art zu entledigen. Er kaufte sich in dieser Absicht zu Brescia eine beträchtliche Dosis Gift, ritt dann nach Spreazzo, stieg bei seiner Frau ab, überhäufte sie mit Freundlichkeiten und schien die vorige Eintracht wieder erneuern zu wollen. Dieses gute Weib, die schon so lange von ihrem Manne nichts wußte, freute sich bei dieser scheinbaren Rückkehr von ganzem Herzen. Und da er hier übernachten wollte, trug sie ihm zum Abendessen auf, was ihre Armut vermochte: Milch und Früchte. Er aß von diesen letztern, aber er warf, so wie die geschäftige Alte nur einmal den Rücken wandte, einen guten Teil des Gifts in die Milchschale, blieb dann die Nacht bei seiner Gattin und eilte des andern Morgens sehr früh nach Brescia zurück. Alle Tage hoffte er nun, dass die Nachricht von Menillens Tode eintreffen werde. Als eine reichliche Woche verfloß und er zu seiner Verwunderung immer noch nichts erfuhr, wiederholt er seinen Besuch mit dem Vorsatz, auch jene Dosis womöglich zu verdoppeln. Er fand sein Weib krank und seine Tochter in Tränen. Die Mutter, erzählte sie, sei nach dem Genuss derjenigen Milch, die sie ihm vorgesetzt und die er stehen lassen, tödlich krank geworden. Alibius spielte zum Schein den Betrübten. Im Herzen grollte es ihm zwiefach, nicht weil seine Absicht vereitelt worden, denn Minille befand sich auf der Besserung, sondern weil er auch in dieser Erzählung einige Spuren von Verdacht gegen sich selbst zu entdecken glaubte. Er liebte überhaupt Amalien nicht. Sie war während seiner Entfernung verheiratet, Mutter von mehreren Kindern, wieder Witwe und in jeder Rücksicht ein braves Weib geworden. Doch die Sorgfalt, die sie für Minillen hegte, empfahl sie schlecht in Alibius Augen. Er hütete sich, bei solchen Umständen wohl nochmaligen Gebrauche von seinem Gifte zu machen. Er entfernte sich vielmehr bald, kam aber tief in der Nacht zum dritten Mal wieder und pochte halb leise an die Haustüre. Seine Enkelin, ein Mädchen von 9 oder 10 Jahren, öffnete dieselbe. Er stürzte in die Kammer, wo sein Weib lag und schlief. Mit einem Stück Holz zerschmetterte er auf einen Schlag ihr die Hirnschale, sprengte dann mit verhängten Zügeln nach Brescia und erschien dort, schon des andern Morgens um 6 Uhr, absichtlich in einer Amtsverrichtung, damit niemand seine Reise mutmaßen könne. Das Kind, das ihm die Türe eröffnet, kannte ihn wirklich nicht. Ein Räuber sei mit Gewalt ins Haus gedrungen und habe die Großmutter getötet. Das war dessen ganze Aussage vor Gericht. Als dieser Mord in Brescia erscholl, stellte sich Alibius herzlich betrübt bei der Nachricht. Heiratete aber bald darauf jene junge, schöne Witwe, die ohne ihr Wissen die Veranlassung von diesem allen war. Er hoffte, die Frucht seines Frevels nun in stolzer Ruhe zu genießen. Aber die rächende Hand der allsehenden Vorsicht schwebte bereits über ihn. Nur wenige Tage hatte er in seinem neuen Ehestand verlebt, so kam einer von seinen alten Bekannten nach Brescia, ging in ein Weinhaus und erzählte daselbst halb berauscht, Alibius und seine Tochter Amalia hätten zusammen die alte Manille erschlagen. Bald verbreitete sich dieses Gerücht weiter in der Stadt und fand hier und da Glauben. Selbst die Obrigkeit, als es ihr kund ward, ließ den Alibius und auch den Urheber jener Sage vorfordern, um beide gegeneinander abzuhören. Alibius leugnete dreist, und auch der zweite versicherte, er habe zwar allerdings im trunkenen Mute dergleichen Reden ausgestoßen, wisse aber nicht den geringsten Grund zu diesem Argwohn anzuführen und bitte nach verflogenem Rausch seinen alten Freund herzlich um Verzeihung. Man entließ auf diese Erklärung beide. Da aber unter den Gerichtsbeisitzern einer merkte, dass auch ein falsches Gerücht nicht leicht ganz ohne Grund, so wenig als ein Rauch ganz ohne Feuer entstehe, da überdies Alibius zwar sich selbst verteidigt, in Rücksicht seiner Tochter aber sehr unbestimmt sich ausgedrückt hatte, so beschloss man doch noch mit der Untersuchung nicht ganz abzubrechen, sondern auch Amalien zu verhaften. Es geschah. Sie ward vor Gericht geführt und befragt, ob sie an dem Morde ihrer Mutter keinen Anteil habe. Ganz schuldlos in ihrem Gewissen erschrak sie bei einem Vorwurf, der so unerwartet und so ungerecht zugleich kam. Aber gerade dieses Erschrecken galt für einen Anklagegrund mehr gegen sie. Man war grausam genug, sie auf die Folter zu werfen. Und sie überstand solche mit einer Gelassenheit und Standhaftigkeit, wie man nur selten sie findet. Jetzt hätte die Schuldlose doch wohl entlassen werden sollen. Und wirklich wollte man es tun. Aber, schändlich und unglaublich beinahe, jetzt trat ihr eigener Vater, der sie schon erwähntermaßen hasste, noch einmal gegen sie auf. Sagte geradezu, dass er schon lange einen Verdacht wider sie hege, und riet, sie abermals zu foltern, weil sie dann wohl die Wahrheit bekennen würde. Ohne Zweifel hoffte der grässliche Bösewicht, sie würde den Schmerzen unterliegen. Auch unterlag sie allerdings denselben, nur nicht so, wie er dachte. Denn empört in ihrem Innersten durch eine so unnatürliche Grausamkeit, bat sie, als sie das zweite Mal auf die Folter gebracht ward, nur um das Gehör eines Augenblicks, und erhielt auch dasselbe. Nunmehr erzählte sie frei heraus, welchen Argwohn sie schon ehemals gegen ihren Vater bei jener Milch gefasst habe, welche die Mutter bei seiner Anwesenheit genossen, und gleich darauf tödlich krank geworden sei. Doch diese Aussage ward wenig geachtet. Teils schien es eine Tücke zu sein, womit Amalia an ihrem Vater sich rächen, teils eine List, wodurch sie ihr eigenes Leben retten wollte. Man war daher im Begriff, mit der Martha fortzufahren. Aber zum Glück für die Ärmste war gerade der Apothekerbursche zugegen, bei welchem Alibius das Gift gekauft hatte. Er erinnerte sich noch genau des Tages, wo jener zu seinen Lehrherrn gekommen sei, verglich ihn in Gedanken mit Amaliens Aussage und fand, dass die Zeit pünktlich eintreffe. Er benachrichtigte sofort die Gerichte davon und fügte hinzu, dass Alibius auch den Tag vor Menillens Ermordung sich abermals mit Arsenikum versehen habe. Allein auch hieraus machte man noch nicht viel. Alibius bewies mit leichter Mühe, dass er in seiner Wohnung gewaltig durch Ratzen leide und dass er, um solche zu töten, wirklich schon Gift aufgestellt habe. Überdies war Menille ja nicht durch Arsenikum, sondern offenbar durch einen gewaltsamen, ihr Haupt zerschmetternden Schlag umgekommen. Und am Tage dieses Mordes hatte sich Alibius, dem allgemeinen Glauben nach, zu Brescia befunden. Ganz vorzüglich hatte der Bösewicht auf diesen letzten Punkt sich gesteift. Doch auch hier ergab sich jetzt ein Umstand, der bedenklich zu werden drohte. Beim Ried in jener Mordnacht hatte Alibius, wie schon erwähnt worden, sein Ross gewaltig gespornt und das arme Tier hatte sich bei dieser Eil den Vorderbug ein wenig verstaucht. Der Hufschmied, der ihm nachmals einen Verband aufgelegt, war jetzt ebenfalls zugegen. Gedachte an diesen Vorfall, trat hervor und zeigte an, was er wusste. Noch verzagte Alibius nicht. Er gestand den Zufall des Pferdes, aber er behauptete dasselbe, damals einem jungen Mann aus Brescia geliehen zu haben, durch dessen allzu wilden, raschen Galopp das Tier angegriffen und seine eigene Güte gemissbraucht worden sei. Glaublich genug war die Ausflucht. Doch fingen die Gerichte nun an, Argwohn zu schöpfen, da auch von Spreazzo eine Menge Einwohner erschienen. Da alle der armen Amalie das beste Zeugnis erteilten, von Alibius aber versicherten, dass er vordem schon Frau und Tochter oft hart behandelt habe. Da entschloss man sich endlich, diese letztere wenigstens vor der Hand loszulassen und lieber mit der peinlichen Frage gegen Alibius zu verfahren. Auf der Stelle ward dieses letztere ins Werk gesetzt. Und der Nichtswürdige, der so gelassen sein einziges Kind der Martha überliefern konnte, fühlte nun kaum an sich selber die nämlichen Qualen, als er alles gestand und nur inständigst bat, dass man seiner jungen Frau verschone, weil diese bei seinen Verbrechen ganz schuldlos und unwissend sei. Man schauderte bei diesem furchtbaren Beispiel eines wollüstigen Alten, der grausamer Gatte, unnatürlicher Vater, überdachter Mörder und schändlichster Heuchler zugleich gewesen war. Eben trat er in sein 60. Jahr, als er mit verdienter Strenge von unten herauf gerädert ward. Unglücklich, in mehr als einem Verstande des Worts, ist derjenige, der bei Ausführung seiner Rache zu Banditen seine Zuflucht nimmt. Nichts hier über die Ungerechtigkeit einer solchen Handlung, über die Gewissensbisse, die sie verfolgten, über die Schändlichkeit, die einem so feigen Mörder brandmarkt. Aber der Weg jener gedungenen Bösewichter führt auch gewöhnlich nur bald früher, bald später zum Galgen, wo sie meistenteils durch ein öffentliches Geständnis ihrer Freveltaten die hiesige Strafe und die dortige Pein zu lindern glauben. Unablässig sieht daher derjenige, der ihnen vertraute, sein eigenes Glück und Leben in den Händen der schändlichsten Menschen. Unzählige Beispiele beweisen dies. Hier stehe nur eines von vielen. Brudermörder und Mörder seines Weibs durch Banditen. In einem Flecken Onweil Sens in Bourgogne lebten zwei Brüder, Vimory und Harcourt mit Namen. Beide waren verheiratet, doch mit Frauen von sehr verschiedenem Werte. Messarine, Vimorins Gattin, besaß der körperlichen Reize nur wenig, des baren Vermögens desto mehr. Arthurs Gemahlin hingegen hatte kein anderes Heiratsgut als eine blendende Schönheit. Leider werden die Männer dieser Letztern in der Ehe gar bald gewohnt, wo nicht überdrüssig. Auch Arthur bedauerte binnen kurzem, dass er nicht auch so wie sein Bruder gewählt habe. Ja, er hasste sogar denselben dieses Vorzugs halber und suchte ihn um sein Vermögen und seine Frau, doch so, dass er sich desfalls nicht mit der Gerechtigkeit überwürfe, zu bringen. Nur allzu bald gelang es ihm, hässlich von Seele, doch desto angenehmer in seinem Äußerlichen, vermochte er durch männlichen Reiz und durch die Kunst der Verführung das Herz seiner Schwägerin leicht zu rühren. Vermochte es sogar, dass sie den raschen Entschluss ergriff, ihren rechtmäßigen Gemahl zu verlassen und ihren gleißenden Liebhaber in ein fremdes Land zu begleiten. Da sie den Vimory als Witwe geheiratet und da sie den ganzen Besitz ihres Vermögens sich vorbehalten, so nahm sie auch fast alles mit, was sie hatte, übergab es völlig Arcours Willkür und lebte als seine angebliche Gattin mit ihm zu Genua. Vimory hingegen und Arcours Gemahlin blieben in ihrer Einsamkeit dahinten und genossen, trotz der Dürftigkeit ihrer Umstände, eine Seelenruhe, wie sie jenes treulose Paar in seinem verbotenen Umgang nie finden konnte. Indes starb Messarinens Bruder. Vimory nützte die Abwesenheit seines entwichenen Weibes und trat eine beträchtliche Erbschaft an. Arcourt erfuhr es zu Genua. Schon ging das große Vermögen, das Mazarin ihm überliefert hatte, allmählich zu Ende. Der Unersättliche beschloss daher, seinem Bruder auch diese Erbschaft und das Leben zugleich zu rauben. Den Entwurf dazu vertraute er seinem Kammerdiener und bot ihm eine ansehnliche Summe, wenn er sich der Ausführung unterziehe. Doch dieser dachte zu rechtschaffen, als in einen solchen Handel sich zu mischen. Der ungeduldige Arcourt versteckte sich daher in Bauerkleidung, ging in seine Heimat zurück und schlich so lange um seines Bruders Wohnung herum, bis er ihn einst in der Abenddämmerung einige Schritte weit vom Hause lustwandeln sah. Rasch sprang er dann hervor, schoss ihn mit einer Pistole danieder, beraubte ihn sogar, damit man desto eher auf einen gemeinen Straßenräuber raten möchte, und eilte dann so schnell er konnte nach Genua zurück. Seine Entfernung war aufs Beste verborgen worden. Kein Mensch mutmaßte diese Schandtat. Arcourt konnte nun vollkommen zufrieden sein. Dennoch hatte er noch ein Hindernis zu übersteigen. Mazarin, die ihn immer noch blindlings liebte, wollte ihm gern öffentlich ihre Hand und mit solcher das ihr wieder zugefallene Vermögen überliefern. Um dieses durchsetzen zu können, musste Harcourt sich erst seines Weibes entledigt haben. Der meuchelmörderische Bösewicht trug kein Bedenken, den Vorschlag anzunehmen. Ein Marktschreier und Halbarzt, Tiroli mit Namen, ward durch eine ansehnliche Summe Geldes bestochen, ging nach Sens, wusste sich bei Arcours Frau Eintritt und Zutrauen auf seine Kunst zu verschaffen und räumte sie durch ein schleichendes Gift aus dem Wege. Kaum vernahm jenes lasterhafte Paar die Nachricht ihres Todes, so kehrten beide nach Sens zurück, ehelichten sich und genossen einige Jahre hindurch die Früchte ihres Lasters in Ruhe. Doch indes trieb Tiroli auf mancherlei Art sein Unwesen fort, und da er endlich eines Straßenraubes halber in die Hände der Gerechtigkeit fiel, so gestand er unter anderen Schandtaten auch, gleichsam als Zugabe betrachtet, dass er auf Maserinens und Arcos Bitte die Gemahlin des Letztern vergiftet habe. Noch hätte man vielleicht darauf nicht, wie man sollte, geachtet. Doch sonderbar genug mußte gerade damals auch jener Kammerdiener erkranken, dessen Rechtschaffenheit Arcur vergebens auf die Probe gestellt hatte. Und auch dieser erzählte in der Fieberhitze jenen Antrag, der ihm zu Vimoris Ermordung gemacht worden sei. Auf diese doppelte Anklage, von noch anderen Umständen begleitet, wurde unser Ehepaar plötzlich in seiner schönsten Sicherheit verhaftet, gestand auf der Folter alles und ward wenige Tage drauf von niemanden bedauert, zum Tode geschleift. Vatermörder und Duellant. Derjenige, der viel Dingen diese Anekdote erzählte, versicherte, sein eigener Großvater sei Richter des Verklagten gewesen. Aber weil die Familie dieses Letztern zu den ersten Familien im Königreiche gehörte, verschwieg er den Namen desselben. Ein Irländer, und zwar ein Mann von ansehnlichem Stande, hatte seinen Freund im Zweikampf erlegt und musste deshalb vor Gericht sich stellen. Er verteidigte sich unerschrocken, und alle Umstände waren so günstig für ihn, dass er am Ende des vorsätzlichen Mordes quitt gesprochen und ihm nach Landesgebrauch ein Buch, um den Reinigungseid zu leisten, dargeboten wurde. Aber indem er darauf blickte, trat er erschrocken zurück, nahm es zwar, konnte jedoch für Bestürzung kein Wort herlesen. Man fragte ihn um die Ursache seiner Betretung, und er antwortete, er wundre sich allerdings, dass man so mit ihm umgehe. Die Buchstaben dieser Schrift wären ja über und über voll Blut. Einige Personen, die neben ihm standen, warfen nun sofort ihre Blicke auf dieses Blatt. Aber sie sah noch nicht die geringste Spur von Blute. Im Gegenteil war die Schrift rein, groß und leserlich. Sie sagten ihm dies. Seine Bestürzung nahm zu. Er blickte noch einmal hin, seufzte tief und rief aus, »Ich, Unglücklicher! Nun sehe ich, dass die göttliche Rache mich verfolgt, dass seine Langmut mich nicht länger ertragen will. Zwar bin ich in Rücksicht meines Freundes wirklich schuldlos. Ich tötete ihn wider Willen, indem ich mich bloß zu verteidigen suchte. Doch hab ich leider die Todesstrafe nur allzu wohl verdient, denn vor 5 Jahren schon hab ich heimlich meinen eigenen Vater getötet.« Das Schrecken der Richter bei diesem ganz unerwarteten Geständnis lässt sich ermessen. Sie gaben dem Selbstankläger Zeit zu bedenken, was er sage. Doch dieser blieb auf seiner Rede, erzählte umständlich, auf welche listige Art er Vatermörder geworden sei, und erkannte noch nachher, als das Todesurteil über ihn gesprochen ward, mit reumütiger Ergebung die sonderbaren Wege der göttlichen Gerechtigkeit. Sonderbar genug ist dieser Vorfall. Doch dass man eine Art von Wunder in ihm suchen müsste, glaube ich keineswegs. Und wahrscheinlich hat es auch Fielding nicht geglaubt. Wer nur einigermaßen mit den großen Wirkungen der Ideenassoziation und einer einmal erregten Einbildungskraft bekannt ist, erklärt sich Vorfälle dieser Gattung, wiewohl sie allerdings merkwürdig bleiben, doch gar leicht. Man lasse in der Seele des Verbrechers, in dem das Buch zum Schwur ihm dargereicht wird, den in seiner Lage sehr natürlichen Gedanken aufsteigen, An diesem Blute bist du zwar rein, aber möchtest du es doch auch so am Blute deines Vaters sein? So ist das Schrecknis, welches ihn verblendete, vielleicht schon da, ist ein Geschöpf seiner eigenen Seele und ist wirksam genug, seinen bisher verschlossenen Mund zum Geständnis zu öffnen. Meuchelmord, entdeckt nach 20 Jahren. Ein Kaufmann zu London legte gegen einen seiner Nachbarn einen so bittern, unbeschränkten Hass, dass er endlich unter mancherlei seine Bosheit und Grausamkeit noch erschwerenden Umständen einen Meuchelmord an ihm beging. Da er nun, wie sehr natürlich, vor Untersuchung der Gerechtigkeit sich scheute, so entfloh er nach Frankreich und lebte allda verschiedene Jahre. Seine Einkünfte waren beträchtlich. Häusliches Bedürfnis drängte ihn keineswegs, aber die Stimmung seiner Seele war äußerst traurig. Tag und Nacht stand der Schatten des Ermordeten vor seinen Augen. Um diesem Schreckbild zu entgehen, durchreiste er Deutschland und Italien. Doch seine Reisen nützten ihn nichts. Jener Schatten begleitete ihn über die Alpen und über den Rhein. Nach 20 Jahren eines unstäten, kummervollen Lebens entschloss sich der Unglückliche, nach England zurückzukehren. Hier hofft er, abermals die Ruhe wiederzufinden, die ihm seit der Entfernung aus dem Vaterlande fremd geworden war. Zeit und Reisen, schmeichelte er sich, würden seine Gesichtszüge verändert und unkenntlich gemacht haben. Im Winkel einer Provinz, fern von der Hauptstadt, unter fremden angenommenen Namen wollte er den Überrest seiner Tage verleben. Sein Plan war weislich genug überdacht, aber doch schien ihn dadurch das Verhängnis nur zum Empfang einer längst verdienten Strafe zu berufen. So wie er in London aussteigt und bei dem Hause des Kaufmanns, den er vor dem getötet, vorbeigeht, hört er hinter sich eine Stimme erschallen: »Haltet ihn! Haltet ihn! Das ist er!« Sofort ergreift er aus allen Kräften die Flucht. Eine Menge Volks stürzt hinter ihm her. Binnen wenigen Minuten sieht er sich umringt und ergriffen. Erschreckt durch diesen Vorfall und durch diesen Haufen seiner Verfolger bekennt er sofort: »Ja, ja, er sei schuldig!« Kaum hört der Pöbel dieses Geständnis, so setzen sich einige davon in Bereitschaft, ihn ins Wasser zu werfen. Nur begehrt man, dass er zuvor das Gestohlene wieder ausliefere. Er weiß nicht, was er hierauf antworten soll. Er beteuert, dass er freilich seinen Nachbar, den er mit Namen nennt, ermordet hätte. Aber er versichert zugleich, ihn nie beraubt zu haben. Jetzt klärt es sich erst auf, dass bei der ganzen Geschichte ein Irrtum obwalte. Jenes Rufen und Verfolgen hat einem Beutelschneider gegolten, der in diesem Hause gerade damals auf einen Diebstahl ertappt worden war. Er hatte sich gerettet, indem man diesem nur nachsetzte. Voll Verwunderung blickte man sich nun wechselseitig an. Sogar den Angehaltenen wieder loszulassen, hatten mehrere von der Menge Lust. Doch in eben diesem Augenblick erinnerten sich ein paar von den Umstehenden an den Namen jenes getöteten Kaufmanns und an den gegen ihn verübten Mord. Man brachte daher den Verhafteten zu einer Gerichtsperson, und er wiederholte daselbst sein voriges Geständnis. Bald darauf ward er zum Strange verurteilt. Und noch wenige Minuten vor seinem Tode beteuerte er, diese 20 Jahre hindurch, seit jenem verübten Morde, nicht einen ruhigen Tag, nicht eine frohe Stunde nur gekannt zu haben. Seltsame Entdeckung eines Mordes in Konstantinopel, der in England verübt wurde. Im Winter des Jahres 1611 fiel zu Konstantinopel, was in diesen warmen Ländern äußerst selten ist, ein ziemlich tiefer Schnee. Einige Bedienten des englischen Gesandten Ritter Glovers warfen sich bei dieser Gelegenheit mit Schneeballen. Verschiedene Türken sahen diesem Scherzgefechte zu, aber leider ward es am Ende nur allzu ernstlich. Denn einen vorbeigehenden Janitscharen traf ein vielleicht zu hart gedrückter Ball so heftig ins Auge, dass er nicht nur dieses einbüßte, sondern dass auch der Brand hinzuschlug und der Unglückliche ein fremdes Spiel mit seinem Leben bezahlen musste. Dieser Vorfall machte unter seinen Gefährten gewaltigen Lärmen. Der Janitscharen-Aga selbst beschwerte sich beim Großwesir, und dieser forderte vom Ambassadeur die Auslieferung des Täters. Vergebens erwiderte der Gesandte, dass ja der Wurf offenbar nicht in feindlicher Absicht geschehen, sondern nur durch ein Ungefähr schädlich geworden sei. Der Wesir blieb unerbittlich. Ja, als der Gesandte erklärte, dass er durchaus nicht wisse, welcher unter seinen Bedienten den unglücklichen Ball geworfen habe, rüstete sich alles zu einem ernstlichen Sturm des Pöbels aufs englische Gesandtenhaus, so daß Glover endlich versprechen mußte, alle seine Hausgenossen vortreten zu lassen und den Schuldigen, wenn er erkannt werde, auszuliefern. Kaum war die Dienerschaft vorgetreten, so fielen 5 Türken, die jener ersten Szene zugesehen hatten, zu gleicher Zeit über einen gewissen Simon Dibbins her, der vor kurzem erst von Candia nach Konstantinopel gekommen war. Und sie sowohl als auch noch andere Janitscharen beschwuren einmütig, dass er der Täter sei. Von neuem tat der Ambassadeur jetzt Vorstellung. Er wußte ganz gewiß, daß dieser Dibbins unschuldig und damals sogar nicht zugegen gewesen sei. Er führte dies zum Beweis für ihn an und erbot auch eine ansehnliche Summe für seine Befreiung herzugeben. Nichts half. Jene Gründe wurden als ein bloß erdichteter Vorwand betrachtet, und das Lösegeld schlug man aus. Der Gesandte wollte er anders nicht das Leben von mehreren Menschen in Gefahr setzen, mußte sich endlich entschließen, einen seiner Überzeugung nach ganz Unschuldigen aufzuopfern. Dies schmerzte ihn gewaltig. Noch den Morgen vor der Hinrichtung schickte er seinen Sekretär zu dem Gefangenen, um sich gleichsam mit der Notwendigkeit gegen ihn zu entschuldigen. Dieser fand seinen Landsmann des Todes gewiß und doch sehr gelassen. Noch mehr, Dibbins trug es ihm sogar auf, den Gesandten seinetwegen zu beruhigen. »Ich sterbe«, sprach er, »zwar unschuldig in diesem Punkt, doch nicht schuldlos. Ich habe, was ich nun gestehen will, in England einen Mord begangen, habe deshalb aus meinem Vaterland entweichen müssen. Bin deshalb nach Candia geflohen. Dass ich hier nun für einen andern angesehen werde, dass so viele, die ich nie beleidigte, einmütig meinen Tod begehren, darinnen sehe ich nichts anders als eine Spur verdienter göttlicher Vergeltung. Und ich sterbe gern.« Wenige Stunden nachher ward er wirklich vor der Türe des Gesandten aufgeknüpft. Und dieser war es allerdings nun zufrieden, daß mit dem Tode eines eingestandenen Mörders das Leben eines ganz unwillkürlichen Totschlägers erkauft werde. Der Schulmeister und der Küster. Ein Geistlicher in Nordengland, wahrscheinlich in der Grafschaft Lancaster, ward einst, als er auf die Kanzel kam und seine Bibel aufschlug, in solcher ein Blättchen Papier gewahr, welches er beim ersten Blick für einen kirchlichen Aufgebotszettel hielt, worauf er aber beim genauen Anschauen folgende Worte las: »Johann P. und Jakob D. haben einen Reisenden, der bei ihnen einkehrte, namens R., geplündert, ermordet und seinen Leichnam im nächsten Wäldchen an dem und dem Orte verscharrt. Voll Erstaunen rief der Pfarrer sofort seinen Schulmeister und fragte ihn, ob er wohl ein Billet ihm in die Bibel gelegt habe. Dieser verneinte es, und der Prediger wollte nicht weiter danach fragen, denn die Namen der angeblichen Mörder auf diesem Zettel waren gerade die Namen des Schulmeisters selbst und des Küsters. Beim Herausgehen aus der Kirche begab er sich zu einem Friedensrichter, sagte ihm, was er gefunden und gelesen habe, zeigte auch das Papier selbst vor. Aber wie staunte er von Neuem, als dieses ein vollkommen weißer Zettel war. Der Friedensrichter behandelte den Pfarrer als einen Schwärmer und Toren, schmälte ihn weidlich aus und schickte ihn wieder nach Hause. Aber einige Stunden später kam er von Neuem wieder, beteuerte, dass bei jenem Lesen keine Schwärmerei und ebenso wenig ein vorhergegangener Argwohn obgewaltet. Kurz sprach mit einer solchen Überzeugung, dass der Richter endlich in die Verhaftung des Schulmeisters willigte. Mit welchem Rechte mag ich nicht entscheiden. Ein Gesicht dieser Art, auch mit der innigsten Überzeugung von einem einzelnen, noch so glaubwürdigen Mann angezeigt, verdient vor Gerichte doch wohl ohne Zweifel Anhörung aufs Höchste und dann Abweisung. Selbst das nachmalige Eintreffen entschuldigt die vorhergegangene Ungesetzlichkeit nicht. Sie wurden beide besonders befragt, leugneten beide den Mord, widersprachen sich aber gleichwohl stark in ihrer Aussage. Der Küster, der zugleich einen Gastschank unterhielt, gestand, dass der erwähnte Reisende bei ihm eingekehrt, übernachtet und des andern Morgens wieder weggereist sei. Der Schulmeister hingegen versicherte, alle seine Abende schon seit geraumer Zeit beim Küster zugebracht und doch nichts von diesem Reisenden gesehen oder gehört zu haben. Man schritt nunmehr zu einer Hausuntersuchung. Sowohl beim Küster als beim Schulmeister fand man mehrere Goldstücke und verschiedene Kaufmannswaren. Doch beim Verhöre deshalb wussten beide davon so genaue Rechenschaft zu geben, dass der Richter sich damit befriedigen musste. Endlich erinnerte sich der Geistliche und staunte nicht eher darauf gefallen zu sein, dass jener wunderbare Zettel ja auch den Ort angegeben habe, wo der Leichnam verscharrt worden sei. Man begab sich dorthin, fand wirklich vor kurzem erst aufgewühlte Erde, grub nach und traf glücklich den Körper des Ermordeten an. Als man diesen dem Küster vorlegte, da erschrak er, bekannte alles, gab den Schulmeister als Mitgenossen seiner Freveltat an. Und erlitt bald darauf mit ihm zugleich die verdiente Todesstrafe.